1. Diocese Musikstück ist ein Unterweisung der Chorigkeiten, die speziell für die Leitung des Tempelgesangs durch den Musikmeister bestimmt war. 2. Anlich wie ein Hirschkuh nach frischen Wasserbarken lächst, so sent sich mein Gesamtes Wesen nach deiner Gegenwart, o Gott. 3. Mein Seel durstet nach dem lebendigen Gott, weshalb ich mich frage, wann es mir endlich vergönnt sein wird, vor sein Angesicht zu treten. 4. Mein Tränen dienen mir Tagen nach als einzige Nahrung, waren mein Widersacher mich standig honisch fragen, wo mein Gott geblieben ist. 5. Ich erinnere mich mit Wemmet daran, why ich einst die festlich Mensch zum Haus Gottes fertig, am dort unter lautem Jubel Danklieder anzustimmen. 6. Warum bist du so niedergeschlagen und unruhig in mir, mein Seel? Vertraustat dessen auf Gott, den ich word in Gewiss wieder als meinen Retter preisen. 7. Da mein Seel tief gebüht ist, gedenk ich deiner Aus der Fern des Jordanlands, von den Gipfeln des Hermann und vom kleinen Berg. 8. Ein Flut ruft der anderen im Tosen deiner Wasserfall zu, warend all den gewaltigen Wogen und Wellen über mich hinwegerollt sind. 9. Warend der Herr am Tag sein Nade or sendet, wid me ich im in der Nacht mein Leid als ein Gebet zum Gott meins Lebens. 10. Ich frage Gott, der mein Schutzender Fels ist, warum mich Verges sen hat und weshalb ich aufgrund der Unterdrückung durch mein Feinde in Trauer leben muss. 11. Die Standigen beleidigungen meiner Bedranger fühlen sich wie ein todlich Verletzungen, besonders wenn sie mich fortwährend fragen, wo mein Gott nun sei. 12. Warum bist du so verzweifelt und aufgewühlt, mein Seel? Setz den Hoffnung auf Gott, den ich word in Ernut für sein Hilfe und als meinen Gott rühmen.